Und wir haben für Sie zu Beginn 5 Lieder von Hubert Kaineder aus dem Zyklus Gleich wie der Wind, Lieder für Gesang und Orchester. Suche, frustriert, lebendig wie ein Vulkan, wie der Wind so frei und in dir versinken ganz und gar. Es singt die Mezzosopranistin Violetta Urmana. Die Vogtlandphilharmonie wird geleitet von Johannes Schmeller. Ich will Violetta Urmana, Mezzosopran und die Vogtlandphilharmonie unter Leitung von Johannes Schmeller 1992 in Passau in St. Valentin. Wir hörten von Hubert Kaineder 5 Lieder aus dem Zyklus Gleich wie der Wind, Lieder für Gesang und Orchester. Michael Hirsch ist unser nächster Komponist im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Wir hören sein Werk Tragicommedia. Nach einem Prosa-Drama, das ums Jahr 1500 herum entstanden ist, La Celestina von Fernando de Rojas. Wir hören die 9 Vokalsolisten Stuttgart mit diesem Werk. Wir uns beide den Nutzen.

deine Stimme mit männlichen Rauch, der Flaum um dein Kinn, und kaum zu beruhigen ist ein Stimmchen da unten. Como, como, wer fällt dir alle Usa, aber wie du sei Usa, gefällt dir die Gebete, war an uns die Asma durmiendo, das Mocho für das Gerede. Thank you. verstummt. Wenn belauscht du mich schon, Thank you. bitte mehr die Kuh. Dann hätt ich schon 15 Jungfrauen und hatte Räumt. Was möchte sich dann noch begeben? War der Vater mir die Bibel, gewahr wurde, als ich anfettet. Herr, wie schätze mich ein wahrer Tat, dass ich die Zeche bezahlen müsst. Hello, Vater von mir, was ich tun kann. Serpientes, oh, puerto florido, ein Brunnen der Kunst aller Gärten, ein grundloser Brunnen der Gedanken. Mare miscelias, trabatos in provecio, ein Finisterzer, ein Mord der Ungestüme, ein überlässige Mühe, und Hallen noch verbrennt. Existiert sich ein eitle Hoffnung, ein falscher Fall und wahrer Schmerz. Oh. Applaus 2010 im Karl-Orff-Saal im Münchner Gasteig für die neuen Vokalsolisten Stuttgart. Sie haben für uns gesungen Drachicomedia für 6 Stimmen a cappella, ein Werk von Michael Hirsch. Filmmusik haben wir jetzt für Sie hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2 von Markus Lehmann-Horn zur Doku-Drama-Serie 1806, die Nürnberg-Saga, zu finden in der ARD-Mediathek. Das sind 3 Folgen darüber, wie Nürnberg bayerisch wurde, vom Niedergang und Ende der Freien Reichsstadt bis zum Wiederaufstieg als industrielles Zentrum Bayerns. 1806, die Nürnberg-Saga, mit der Musik von Markus Lehmann-Horn. Wir spielen die Nürnberger Symphoniker unter Leitung von Ingo P. Stephans. Thank you. Thank you. Thank you. bildreiche Musik. Und die Bilder dazu finden Sie auch in der ARD-Mediathek, wenn Sie eingeben 1806, die Nürnberg-Saga. Ein Dokudrama in drei Teilen mit der Musik von Markus Lehmann-Horn, die wir hier gehört haben in der Aufnahme der Nürnberger Symphoniker unter Leitung von Ingo P. Stephans im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Und er ist der letzte Komponist heute Nacht, Wiedmer Haader. Von ihm hören wir Ellbogener Klavierbüchlein, gespielt vom Pianisten Robert F. Schneider. Thank you. Ellbogener Klavierbüchlein von Widmer Haader, hier gespielt vom Pianisten Robert F. Schneider.